nicht mehr sind, was sie mal waren. Wenn sie dir nichts mehr geben, vergiss ihren Namen. Liebe Hass als gespielte Liebe ist alles, was wir fühlen. Eine Lüge, so Zeit zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen. Es wird Zeit zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen. Kommst du mit mir oder bleibst du stehen? Trittst du weiter auf der Stelle oder beginnst du zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu sehen? Wenn ich nicht weiter weiß, ist nur noch eins. Die Flucht da vorne, du weißt, was das heißt. Bring mich weg von hier, ich will es nicht. Ans Ende dieser Welt, ganz egal wo das ist. Es ist Zeit zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen. Es ist Zeit zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen. Kommst du mit mir oder bleibst du stehen? Trittst du weiter auf der Stelle oder beginnst du zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu sehen? Zeit zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen. Es ist Zeit zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen. Es ist Zeit zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen. Es ist Zeit zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen. Kommst du mit mir oder bleibst du stehen? Trittst du weiter auf der Stelle oder beginnst du zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu sehen?